Vor zwei Jahrzehnten vernahm Lehrer Lee einen unerhörten Gesang, ein forderndes Flehen aus den Tiefen des Urwalds. Und er verfiel ihm. Wann immer die Bauern ihm zutrugen, sie hätten die schwarzen Affen gehört oder gar gesehen, versuchte er sie aufzustöbern. Nach 8 Jahren gelang ihm das erste Foto in den Gauligong-Bergen. Am Ende befassten sich Zoologen, Anatomen und Genetiker aus 4 Kontinenten mit seinen Schützlingen. Vergangenes Jahr veröffentlichten sie ihre Ergebnisse. Dorfschullehrer Li Chia-Hong hat einen neuen Menschenaffen entdeckt. Eine Gibbon-Art. Wir fragten ihn, ob er uns zu ihnen führen würde. »Wir können es versuchen«, hat er am Telefon geantwortet. »Aber es hängt davon ab, ob die Affen bei Laune sind. Und von eurem Dusel.« Das erste Stück geht es auf der G56 dahin, einer hochmodernen Autobahn, die den gesamten Süden Chinas durchquert. Der schmale Gebirgszug der Gauligongshan erstreckt sich parallel der Grenze zu Burma oder Myanmar. Wegen ihres artenreichen Bergwaldes stehen die Kammlagen unter Naturschutz und sollen bald zum Nationalpark hochgestuft werden. Kaum fährt man von der Autobahn ab, umfängt einen Idylle. Terrassenfelder, Obstgärten, Bambushaine. Ein Sprung von der ersten in die dritte Welt. Die Landstraße führt am Ufer des Nujiang entlang und wer sie verlässt, wird endgültig entschleunigt. Etwa in Bingmenzun, einem sonst unscheinbaren Dorf, in dem jedoch ein riesiger Banyan steht. Ein Weltenbaum, ein Zauberbaum, der gut 700 Jahre alt sein soll. Wie natürliche Krücken tragen etliche Stützwurzeln die ausladende Krone, die 70 Meter Spannweite erreicht. In seinem Schatten verkauft eine Bäuerin Kaffeebohnen und Früchte. Ihr Feld beginnt gleich hinter dem Banyan. Wie die meisten Dorfbewohner gehört sie dem Volk der Dai an, einer der vielen Minderheiten Yunnans. Dieser Baum schützt und beschirmt uns, erklärt sie. Er ist der Guanyin geweiht, einer weiblichen Inkarnation Buddhas. Als ein Lausbub einmal darin herumgeklettert ist, hat sie ihn gleich heruntergescheucht. Und wenn die Dorfbewohner tanzen und feiern, dann nicht unter dem göttlichen Banyan, sondern drüben unter den Mangobäumen. Auch wenn die Chinesen eingefleischte Teetrinker sind, hat sich der Kaffeeanbau in Yunnan mittlerweile kräftig entwickelt. Ein Stück flussaufwärts liegt eine hochmoderne Plantage. Wie der Fabrikleiter, Herr Bai, erklärt, trinken die Chinesen noch wenig Kaffee. Und wenn, dann oft importierten, weil sie generell glauben, dass ausländische Produkte hochwertiger seien. Doch wenn Sie mich fragen, meint Herr Bai, unser Kaffee schmeckt besser. Das Klima, der Boden und die Höhenlage hier sind für den Anbau ideal. Besitzer der Plantage ist ein Professor für Ökonomie aus Kunming, der Hauptstadt Yunnans. Als 2001 auch Privatleute größere Unternehmen besitzen durften, war er einer der Ersten, der den Sprung wagte. Inzwischen beschäftigt er gut 70 Mitarbeiter. Im weiten Hof liegen die Kaffeekirschen zum Trocknen aus. Ein Arbeiter geht mit einem Rechen hindurch und wendet sie. Die kleinen, runden sind die besten, meint er. Hell wie Erdnüsse schimmern sie in der Sonne. Wir sind mit Lehrer Li in Baihualing verabredet. Das Dorf beherbergt eine von 11 Stationen des Parks, Stützpunkten für Wildhüter und Verwaltung. Auch ein hochmodernes Infozentrum wurde dort eingerichtet, das die verschiedenen Ökosysteme und ihre Bewohner vorstellt, vom Schneeleoparden bis zum Salamander. Li erzählt, wie er den mysteriösen schwarzen Affen erst aus Neugier folgte und sich dann mehr und mehr für sie verantwortlich fühlte. Mittlerweile ist er selbst für die Parkverwaltung tätig und hat die Schule der Natur mit aufgebaut, ein Pilotprojekt, in dem Familien und Schulklassen Exkursionen durch die Berge unternehmen. Als Vorgeschmack spielt er im Besucherzentrum das Video einer Gibbon-Familie ab, das er selbst aufgenommen hat. In den vergangenen Jahren sind hier etliche neue Tierarten entdeckt oder ausgestorben geglaubte wieder gesichtet worden. Als der Direktor des Yellowstone-Nationalparks kürzlich auf Besuch kam, wurde er ungewohnt still und bekannte schließlich, von einer solchen Natur hätte er immer geträumt. Am nächsten Morgen gehen wir mit Gibbon Lee im Regenwald auf Pirsch. Die ersten Eindrücke geraten verwirrend. Man sieht den Baum vor lauter Wald nicht. Alles sprießt, wächst und verrottet gleichzeitig. Magnolien und Kamelien strotzen um die Wette, Lorbeer- und Teestrauchgewächse verheddern sich. Ein Trampelpfad führt zu Wasserfällen, Grotten und Thermalquellen. Man könnte eine ganze Staffel Tarzan-Filme hier drin drehen. Gelegentlich treffen wir andere Besucher, meist Familien aus Kanton oder Kunming, einige auch aus Taipeh und Singapur. Sie gehören der Mittelschicht an, sind wohlhabend und gebildet. Den Eltern ist sehr daran gelegen, dass ihre Kinder hier Natur aus erster Hand erleben. China entdeckt seine Wildnis als Gegenwelt zur erdrückenden Wirklichkeit der Städte. Nur den Gibbons begegnen wir nicht. Kein Dusel. Dafür bekommen wir eine wahre Piepshow der fliegenden Waldbewohner geboten. Entlang des Wegs haben Leute aus dem Dorf Beobachtungsstände angelegt, mit Wasserstellen und Büschen, deren Früchte die Vögel mögen. Die wiederum locken Vogelkundler aus ganz China an. Mit hyperprofessioneller Ausrüstung behangen, stiefeln diese Paparazzi der Schöpfung die Hänge empor und hocken sich in Tarnkleidung auf die Lauer. An die 600 Vogelarten sollen hier vorkommen, mehr als in ganz Europa. Am Abend besuchen wir Hou Tiguo. Er hatte maßgeblichen Anteil daran, Bai Hualing auf die Weltkarte der Vogelfreunde zu bringen. Er sitzt im Hof seines stattlichen Anwesens und erzählt, wie er sie als Schüler mit seiner Steinschleuder aufs Korn nahm, die Häherlinge und Waldtauben, die Bülbüls und Timalien. Die schmeckten so gut. Vor 30 Jahren heuerte ihn dann ein taiwanesisches Lehrerpaar als Führer an. Die wollten die Vögel nur sehen und mich dafür auch noch bezahlen. Sie bekehrten ihn schließlich und seither hat er nie wieder ein Tier getötet. Das Lausbubenhafte aber ist ihm geblieben. Typ Skilehrer, ständig unter Strom, dabei dem ein oder anderen Gläschen nicht abgeneigt. Lehrer Lee schlägt vor, dass wir es noch in Bai Hua Tsuen versuchen, einer anderen Parkstation weiter südlich. Auf einer Forststraße rumpeln wir durch die Berge. Dort durchkämmt Chiang Xi'an den Wald. Einer meiner besten Männer, meint Lee, der wird sie schon finden. Er hat ihn selbst rekrutiert bei einem seiner Besuche in den Dörfern, wo er nach erfahrenen Leuten fragt, aber erfahrene Jäger meint, auch wenn das Jagen seit langem verboten ist. Doch ihm vertrauen sie. Von einigen hat er schon die Kinder unterrichtet. Andern Tags nimmt das Frühstück ein jähes Ende. Wir haben sie, ruft einer der Parkleute. Wir stürzen zum Wagen und fahren ein Stück bergauf. Dann stiefeln wir 10 Minuten lang querwald ein. Von einem riesigen Ingwergewächs überschattet, erwartet uns Chiang Xi'an. Er weist lächelnd auf 3 Gesellen hoch droben in den Wipfeln. 4. Die Mutter hat ein Junges vor der Brust, während der Vater und das zweite Junge sich von einem Ast zum anderen hangeln. Sie schmausen Blätter, als wäre jedes einzelne eine Delikatesse. Sie kratzen sich das Fell, schmausen weiter und ignorieren uns komplett. Dusel muss man haben. Bedächtig folgen wir ihnen durch den Wald und vergessen die Zeit. Zwischendurch macht Chiang sich auf zur Station, um etwas zu essen. Wildhüter wie er sind die wahren Helden der Berge. Sie harren sommers in den Regengüssen des Monsuns aus und winters in den klammen Räumen ihrer Stützpunkte. Sie laufen Gefahr, im Sumpf stecken zu bleiben oder sich an harten Bambushalmen aufzuspießen. Doch für kargen Lohn hüten sie eine kleine Affenbande wie ihre Augäpfel. Schließlich kommt Chiang zurück, um uns abzulösen. Ich möchte ihm meine Hochachtung bekunden, aber alles, was mir einfällt, klinge entweder banal oder pathetisch. Doch sei es drum. Ob nun dazu befugt oder nicht, ich danke ihm im Namen der Menschheit. Er nimmt es zur Kenntnis und folgt seinen Schützlingen ein Stück tiefer in den Wald hinein.